Digga, glaub nicht, dass dein Pseudo-Agro-Flow mir was bewirkt, denn du kickst höchstens mal eine harte Punchline, wenn du mich zitierst. Ich komm mit Butterfly und meine nicht das Trainingsgerät. Ich schneid dich in der Mitte durch, dann bist du querschnittsgelähmt und kannst in Halbpension gehen, ins nächste Altersheim. Nach dem Battle sieht's hier aus wie in einer Schlachterei. Du bist blass und schreist und du klebst im Gesicht. Und der Grund dafür ist, ich spritze Gaze ins Gesicht. Du bist nicht King auf dem Track, du bist höchstens eine Drag Queen. Ich drehe dir den Hals zum Bitch und nenn es Headspin. Ich mach alles glatt wie der Incredible Hulk. Und Normell gibt sich bald geschlagen wie ein Tennisball. Rede nicht von meiner Mama, Bitch, denn über deine könnte ich, wenn ich wollte, ganze Anatomiebücher schreiben. Ich geh über Leichen, wenn ich deine Stadt verlasse, nachdem ich jedem Bitch-MC was mit der Glock verpasste. No, no, man, oh. Ey, was ist das denn? Das hört sich an, als wenn du C4 begattest, du dämlicher Affe. Kriech lieber unter'n Tisch, Anglizismen wack zu nennen, ist ein Widerspruch in sich. No, no, no, man, oh. Ey, was ist das denn? Das hört sich an, als wenn du C4 begattest, du dämlicher Affe. Kriech lieber unter'n Tisch, Anglizismen wack zu nennen, ist ein Widerspruch in sich. Es ist für mich keine besondere Leistung, ein Faggot wie dich in der Battle zu killen. Du gehst auf meinen Rapper wie Muttergefickte Techno-Freaks auf Ecstasy-Pillen. Das kann dir wohl bitte nicht wahr sein, dass ich hier nur Battles mach gegen Hosen und verliere. Du bist für mich nur eine weitere lockere Hürde auf dem Weg zur oberen Liga. Deine Niederlage ist bitter wie dein Toast mit Sellerie. Ich schneide deinen Schwanz ab und du nennst dich ab sofort No Melanie. Ich bin wie Tellamin, spreng Norman in Fetzen und ertränk den FC Wuppertal, nenn ihn Ocean's 11.